Opfer sein, all die Millionen. Doch sie hassen die, die sie wohl aufwecken und lassen sich im Schlaf mit der Lüge bedecken. Wenn sie liegen bei uns, sie schlafen für alle Zeit. Aufzuwachen sind sie in Jahren nicht bereit. In der Traum der süßen Freiheit nur lacht. Ist so wunderschön und so niemals aufgewacht. Lassen sich im Schlaf mit der Lüge bedecken.